Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe des E-Government Podcasts. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute mal wieder meinen Co-Moderator Matthias neben mir und zwei Gäste. Hallo Matthias erstmal. Hallo Thorsten, schön wieder da zu sein. Das ist sehr gut. Und wir haben heute uns wieder zwei Gäste eingeladen, weil es wird heute kryptisch, würde ich mal so sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um kryptische Dinge und um Bullen, wenn das nicht reicht als Teaser. Und zwar begrüße ich ganz herzlich bei uns im Podcast einmal den Klaus Wolter vom BVA und den Jörg Krämer von der FITCO. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Klaus, magst du anfangen und dich ganz kurz vorstellen? Ja, Klaus Wolter vom Bundesverwaltungsamt in Köln. Ja, 1991 im BVA angefangen, bin seit 2009 Referatsleiter verantwortlich für das Thema Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises und habe mich in dem Zusammenhang auch mit dem Thema Siegel und Signaturen beschäftigt. Ja, schön, dass du da bist. Jörg. Jo, hallo zusammen. Ich bin bei der FITCO verantwortlich für die Themen föderales IT-Architekturmanagement, Projekte und Standards. Alles auf der föderalen Ebene, Kryptographie oder Bullen, um mal den Teaser zu bemühen von eben, sind zwar nicht meine meine Hauptaufgabengebiete, aber ich habe auch schon länger damit mal zu tun gehabt. Habe mich auch vor 10 Jahren mal mit Ad-Hoc-Zertifikaten für den neuen Personalausweis beschäftigt. Und seitdem kommt das Thema natürlich immer wieder hoch. Ja, schön, dass ihr beide bei uns seid und dann fangen wir doch gleich mal an, vielleicht mit ein paar Basics. Klaus, das BVA, das Bundesverwaltungsamt, das ist ja, wenn man so ein bisschen näher hinschaut, ein Riesending. Was macht denn das alles? Ja, fangen wir erstmal mit Zahlen an. 6.000 Mitarbeiter, 150 Fachaufgaben. Wesentliche Gesichtspunkte sind Aufgaben der öffentlichen Sicherheit. Wir haben mehrere Millionen Visa-Anträge im Jahr, die wir verarbeiten. Wir organisieren Zuwendungsmanagement für Sport, Kultur, Jugend und Sozialförderung. Wir vergeben Bildungskredite. Wir ziehen BAföG ein, wodurch mancher Zuhörerin und mancher Zuhörer vielleicht schon mal mit uns zu tun hatte. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind Digitalisierung der Verwaltung, Organisationsberatung, Verwaltungsmodernisierung und ja, kurzfristige Problemstellungen. Wir haben zum Beispiel das Robert-Koch-Institut unterstützt bei der Auswahl, Einstellung und Betreuung von Mitarbeitern und machen Corona-Überbrückungshilfe für Profisport, also kreuz und quer in der gesamten Verwaltung. Deswegen haben wir auch diesen wohlklingenden Namen Bundesverwaltungsamt. Ja, und ein was ganz Cooles und ganz großes Buzzword, die Registermodernisierung macht er auch. Ja, die machen wir auch. Das hängt damit zusammen, dass wir im Ausländerzentralregister schon seit Jahrzehnten Erfahrung haben mit großen IT-Registern. Und Registermodernisierung hat die Aufgabe, in Zukunft unter dem Stichwort Once Only Sachen zusammenzuführen, die bisher auf verschiedenen Registern unverbunden nebeneinander liegen. Once-only bedeutet nichts anderes, als dass derjenige, der angesprochen wird, nicht seine Daten immer wieder neu eingeben muss, sondern dass das nur einmal passiert. Ist ein riesiges Projekt, wird uns über mehrere Jahre beschäftigen und das Spannende dabei, es geht also über Bund, Länder und Kommunalgrenzen hinweg. Jetzt sind wir mit der BVA jetzt die Vorstellung durch. Was ist eigentlich die FITCO? Was macht denn die FITCO? Wir haben schon oft über euch gesprochen. Jetzt stell doch mal vor, was ihr alles so macht, wer ihr seid, was ihr tut. Also da können wir mit dem BVA nicht so ganz mithalten. Die haben viel mehr Personal, aber auch viel mehr Aufgaben als wir. Also die FITCO, die föderale IT-Kooperation, ist, also man sagt immer, wir wären der Arbeitsmuskel des IT-Planungsrates. Ich mag das Wort Arbeitsmuskel aber nicht, aber wie dem auch sei. Also kurz gesagt, wir sind die Einheit des IT-Planungsrates, das, was auf, sag ich mal, politisch-strategischer Ebene entschieden wird. Das setzen wir dann um im Sinne von, wir steuern Projekte, wir initiieren Projekte, wir machen das Produktmanagement des IT-Planungsrates. Also wer, sag mal so, Dinge kennt wie DVDV, also das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis, oder auch die D115, die Behördenrufnummer, oder das Föderale Informationsmanagement, um mal so als Beispiel drei Produkte zu nennen. Die sind bei uns, da machen wir das Produktmanagement für. Manches haben wir schon ein bisschen länger, manches bekommt auch ganz frisch zu uns und müssen halt eben erstmal für die Strukturen sorgen. Genau, da sind wir jetzt dabei, ein Anforderungsmanagement aufzubauen, einfach um die Produkte halt eben auch zielgerichtet weiterentwickeln zu können. Dann haben wir das föderale Architekturmanagement. Das ist ein Bereich, den wir tatsächlich ganz neu aufbauen. Also das sind halt eben so Punkte, was haben wir eigentlich auf der föderalen Ebene? Also was der Bund, sage ich mal, in seinem Serverkeller stehen hat, weiß er, was die Länder auch, aber was wir jetzt genau auf der föderalen Ebene eigentlich alles haben, was da auch benötigt wird, das versuchen wir jetzt gerade mal systematisch zu erfassen und auch dafür ein echtes Management einzurichten. So, dann haben wir noch sowas wie Projekte für den Planungsrat, da haben wir jetzt so ein Vorgehensmodell beispielsweise erarbeitet, schon vor 2 Jahren, und machen das Projektcontrolling für den Planungsrat, und dann natürlich noch ein großer Bereich Standardisierung. Kennen wir alle jetzt im Zuge OZG-Umsetzung, aber natürlich auch Registermodernisierung, alles, was da jetzt so kommt. Wir haben noch viel zu viele proprietäre Dinge, glaube ich, und von daher tut Standardisierung Not. Daneben machen wir auch so klassische Sitzungsvorbereitung für den Planungsrat oder für die Abteilungsleiterrunde, Sitzungsmanagement, Unterlagen vorbereiten, also so klassische Geschichten, genauso wie Öffentlichkeitsarbeit. Und natürlich auch ein Stück weit rechtliche Dinge. Ich weiß, in FitStore habt ihr bestimmt auch schon mal was von gehört. Das ist dann eher kein technisches Gebilde, sondern eher eher etwas juristisch geprägtes Produkt, wo es einfach darum geht, eine Nachnutzung schnell und effektiv und effizient zu ermöglichen. Genau, das ist mal so ein kleiner Rundumschlag von den Aufgaben, die wir machen. Haben im Aufbaustab Ende 2017 angefangen, offiziell gegründet als Anstalt öffentlichen Rechts, sind wir seit dem 01.01.2020, sind immer noch so ein bisschen im Aufbau, suchen immer noch ein bisschen Personal, das wird dann noch dieses und nächstes Jahr anhalten, und dann, glaube ich, haben wir es erstmal. Ja, auch nicht ohne, würde ich sagen. Das deckt auch einiges ab, glaube ich. Ja, das deckt einiges ab. Vor allen Dingen ist es auch, also in Teilen auch nochmal viel, viel Aufbauarbeit. Ist also sehr, sehr interessant. Man kommt nicht hin und, ich sag mal, das Bett ist gemacht, sondern man muss zum Teil erstmal das Bett aufbauen. Und soweit ich weiß, in den nächsten Podcast-Runden, glaube ich, kommen auch FitStore und FitConnect von uns nochmal zur Sprache. Genau. Also kann ich nur empfehlen, das wird auch mega interessant. Direkt im Anschluss gleich mal ein bisschen ein Teaser für die nächste Folge, auch wenn sie noch nicht im Kasten ist, noch nicht mal die im Kasten ist hier. Ja, perfekt. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend, glaube ich. Ja. Es ist ja auch gut, wenn man sich nicht immer ins gemachte Nest oder ins gemachte Bett setzen kann, sondern man das selber ein bisschen steuern kann. Ich glaube, das tut gerade in vielen Bereichen, die wir alle uns anschauen müssen täglich, tut das auch Not. Ja, definitiv. Also hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile. Wenn die einen oder anderen Prozesse noch nicht ganz so reibungslos laufen, wie man sich das wünscht, klar. Hat aber den großen Vorteil, genau wie du sagst, man kann noch viel gestalten, man kann sich auch noch viele Dinge ganz neu ausdenken. Ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir leiten jetzt langsam mal so über zum Hauptthema. Und zwar fangen wir mal an mit den Bullen. Klaus, du hast mir in der Vorbereitung so eine coole Präsentation geschickt. Die ist überschrieben mit elektronische Signatur und Siegel, aber die erste Folie zeigt eine Münze, wenn ich es mal so sehen darf. Aber es ist ja eigentlich keine. Das, was da zu sehen ist, ist tatsächlich ein großes Siegel. Das ist nämlich die Goldene Bulle von Festhalten 1356. Diese Jahreszahl kann man vielleicht schon ganz schnell wieder vergessen. Wichtig ist dabei nur, dass es eine Urkunde ist, die bestimmte Dinge regelt zwischen damals dem deutschen Kaiser und den Kurfürsten. Auch das kann man relativ schnell wieder vergessen. Aber das eigentlich Wichtige ist, diese sogenannte Bulle ist tatsächlich das große Siegel, was an dieser Urkunde hängt. Und was mir besonders dabei gefällt, ist, man kann anhand dieses goldenen Siegels tatsächlich bis heute zeigen, dass diese Urkunde, die da aufgesetzt worden ist, echt ist und dass sie im Prinzip nicht verändert worden ist und wie wertvoll es ist, dass ein solches Siegel an dieser Originalurkunde hängt. Das ist das eigentlich Spannende. Mit anderen Worten, wir beschäftigen uns mit Sachen, die wir zumindest im analogen Leben schon seit Jahrhunderten kennen. Das heißt, so ein Siegel ist erstmal per se ein Beweis, dass ein Dokument echt und unverändert ist. Genau, dass es echt und unverändert ist und dass es eine besondere Aussage gegenüber jedem Dritten trifft, der eine solche Urkunde in die Hand nimmt. Der kann nämlich davon ausgehen, dass er auch eine besonders wichtige Aussage in dieser Urkunde findet. Schon immer war tatsächlich der Bruch eines solchen Siegels unter besondere Strafe gestellt, weil sich nämlich jeder im Rechtsverkehr auf so etwas verlassen können musste. Und es war auch eben nicht jedem gestattet, ein solches Siegel zu führen, sondern gerade das, wovon wir gerade gesprochen haben, nämlich die Goldene Bulle, ist tatsächlich ein kaiserliches Siegel. Das heißt, nur der Kaiser selber durfte ein solches Siegel anbringen und ein solches Siegel auch benutzen. Und wenn wir da gleich noch im Analogen bleiben, ist dann ein Stempel was Ähnliches oder ist das irgendwie eine Ableitung von dem Siegel? Oder? Ja, zumindest die Menschen, die im Behördenumfeld unterwegs sind, haben sicherlich auch schon mal ein solches sogenanntes Nass-Siegel gesehen. Das ist nichts anderes als so ein kreisrunder, meistens blauer Stempel. Da steht meistens drauf, welche Behörde das ausgestellt hat und eine Nummer. Und anhand der Nummer lässt sich dann tatsächlich sogar nachvollziehen, wer in der Behörde tatsächlich dieses Siegel angebracht hat. Das trägt dann nochmal zu einem besonderen Beweiswert und ist dann zum Beispiel im Rechtsverkehr, führt das nochmal zu einem erhöhten Beweiswert, wenn man sich vor Gericht über was streitet. Das ist dann quasi erfunden worden, damit man nicht immer mit Siegellack und so rumtun muss. Genau. Damit es ein bisschen einfacher ist. Genau. Also das ist sozusagen der Übergang hin zum einfachen Stempel, der aber einen besonderen Aussagewert trifft. Die Zwischenstufe war tatsächlich, und so kennt man es ja auch auf alten Urkunden, tatsächlich der Siegellack, der mit einem Siegelring gedrückt wurde. Also das war die etwas einfachere Version gegenüber der Goldenen Bulle halt, die ganz was Besonderes war. Genau, und auch das ist ja noch vergleichbar. Hinsichtlich ist, darf nicht jeder einfach so ein Siegel ausstellen. Auch das ist ja nur ganz bestimmten Personen in der Behörde vorbehalten. Also ist das auch schon noch einen hohen Stellenwert dadurch. Wichtig ist an der Stelle, es ist erstmal nach außen hin ein solches Siegel nicht zwingend personenbezogen. Das heißt, wenn wir heute auf einem Behördendokument ein solches Siegel finden, kann man das zwar anhand der Nummer, die draufsteht, meistens nachvollziehen, aber oft steht dann da nur drauf Bundesverwaltungsamt und das ist dann gesiegelt und intern ist dann nachvollziehbar, wer das gemacht hat. Und jetzt haben wir das Ganze mal analog betrachtet. Was ist analog und wie bekommen wir das in die digitale Welt? Weil so ein digitales Dokument wird ja eigentlich immer hin und her kopiert von A nach B. Also es gibt ja, ein analoges Dokument gibt es nur einmal, das ist nur einmal gesiegelt und ein digitales Dokument wird den lieben langen Tag hin und her kopiert. Wie kann ich denn sicherstellen, dass das nicht verändert wurde und auch immer noch und auch original quasi zur Verfügung steht? Ja, ich glaube, du hast erstmal den wichtigsten Punkt genannt. In dem Moment, wo du ein Stück Papier entweder kopierst, also das Original oder eine beglaubigte Kopie kopierst oder einscannst, in den Rechner bringst und dann vor dir hast, ist es eine Kopie. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber spätestens, wenn du es als PDF auf deinem Rechner hast, braucht man sicherlich keine besonderen technischen Fähigkeiten, um beliebige Änderungen an so einer Kopie vorzunehmen, ohne dass das ein Dritter erkennen kann. Also wenn dann noch eine Texterkennung drüber gelaufen ist und der Text hat den Text, den du hinzufügst, der ist dann auch nicht unbedingt erkennbar und schon wird deutlich, was eine solche Kopie wenn sie denn elektronisch im Rechner durch Scannen erfasst ist, noch wert ist. Eigentlich nichts, ne? Juristisch gesehen kann man sagen, ich bestreite das, also ich sage, dass das Ding echt ist. Und dann müsste jemand, der sagt, ja, das Ding ist aber echt, der müsste dann beweisen, dass das nicht verändert worden ist, was ihm nicht gelingen wird. Das ist technisch vermutlich irgendwie machbar, aber mit großen Aufwänden verbunden. Also müssen wir, die wir heute eigentlich immer davon ausgehen, ja, ich kriege eine E-Mail und da hängt ein PDF dran und dann ist alles gut. Darauf werden wir oft auch vertrauen. Aber juristisch gesehen muss man sagen, muss man viel mehr tun. Und da kommen dann wieder tatsächlich Zertifikate, Siegel, Signaturen ins Spiel. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass elektronisch etwas passiert, was wir analog früher mit den NAS-Siegeln oder mit irgendwelchen Siegelwachs und Ähnlichem getan haben, um elektronisch zumindest den gleichen Beweiswert zu erzielen. Da ist das Bewusstsein noch nicht in der Form vorhanden. Und wenn man sich aber andersrum anguckt, dass wir jetzt immer mehr E-Akten einführen, das heißt, wir verlassen zunehmend die Papierakte und versuchen alles digital zu erfassen, müssen wir auch innerhalb dieser E-Akten Vorkehrungen treffen, dass die immer noch einen Beweiswert haben und nicht einfach nur eine Sammlung von Kopien sind, die jeder verändern kann. Und wie wird das getan? Weil wie kann ich mir denn so ein digitales Siegel dann vorstellen? Es ist im Grunde ein Zertifikat, was dem hinzugefügt wird. Das heißt, ich habe das Original in Papier und in dem Moment, wo ich es einscanne, sage ich gleichzeitig, ich habe einen Mechanismus, einen Prozess, der dem ein Zertifikat hinzufügt. Sichtbar wird es dadurch, dass man dass Standardprogramme wie zum Beispiel bei PDF, wenn man die nutzt, wenn man die aufklickt, dann wird quasi eine Zertifikatsprüfung sichtbar. Zertifikate sind im Grunde, wenn du so willst, fest verbundene Anhängsel, die einen großen Kasten um ein solches Dokument oder um einen solchen Datensatz bilden. Und das Vertrauen stellt man durch sogenannte Vertrauensdiensteanbieter oder durch eine Public-Key-Infrastruktur sicher. Dabei will ich es erstmal bewenden lassen, denn jetzt fängt sozusagen an, das ganze Thema sich zu verästeln. Das heißt aber auch, kurze Zwischenfrage noch, dieses Siegel an sich, was mit der Bulle losging, was dann über gewisse Sachen bis hin zu einem einfachen Stempel sich entwickelt hat, das wird es in dem digitalen Format so nicht mehr geben, sondern es wird durch ein Zertifikat, was unsichtbar im Hintergrund ist, quasi ersetzt. Ja, du kannst zwar visualisieren, dass ein solcher Stempel da noch drauf ist, aber auch das ist dann nur noch elektronisch Bestandteil der Kopie. Also selbst wenn du eine Farbscan erstellst, der genau dem entspricht, was du gerade vor dir liegen hattest, so verändert sich quasi der Beweiswert dadurch, dass du es in ein anderes Medium überführst und aus einem Stück Papier einen Datensatz machst. Also rein technisch haben wir dann immer nur beglaubigte Kopien. Ja, also noch nicht mal beglaubigt. Mit der Signatur nicht? Mit der Signatur dann schon, das ist richtig. Mit der Signatur im Scan-Vorgang fügst du etwas Ähnliches hinzu wie eine beglaubigte Kopie, kannst aber viele Beweise führen, die du ohne Zertifikat nicht führen würdest. Da gibt es klare Beweisregeln im Prozessrecht, wo dann drin steht, wenn du eine Urkunde hast, die eine Signatur trägt, dann hat die folgenden Beweiswert. Damit kannst du also den Urkundsbeweis führen. Das entspricht dem Original. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von eingescannten Dokumenten. Wir wollen ja eigentlich weg von dem ganzen Papierkram und wir wollen ja eigentlich nichts mehr einscannen. Wir wollen am besten auch gar nichts mehr ausdrucken, sondern wir wollen so eine Geburtsurkunde zum Beispiel von Ende zu Ende digital da haben. Wie kann man das denn bewerkstelligen? Geht es dann auch mit solchen Signaturen oder mit Zertifikaten? kann natürlich auch Datensätze, die ich mir irgendwo abrufe, ohne dass ich die jetzt tatsächlich als PDF-Dokument oder sowas habe, kann ich Datensätze, die ich habe, entsprechend auch signieren. Also auch ein Zertifikat. Also signieren ist vielleicht der falsche Wort, aber ich kann die halt eben auch entsprechend mit einem Zertifikat verbinden. So, und wenn die Nachricht irgendwo ankommt, kann halt ein empfangendes System überprüfen, wurden die Daten manipuliert. Das ist vielleicht nochmal wichtig bei Zertifikaten. Was macht das jetzt eigentlich aus? Also in der analogen Welt, da wusste man genau oder man konnte zumindest mal davon ausgehen, dass wenn das päpstliche Siegel drauf ist, das durfte halt nur einer. Es konnte vielleicht auch nur einer eine bestimmte Stelle herstellen. So, dann hatte man quasi eine Vertrauensstellung, wenn man so möchte. Und das ist ja genau der Punkt. Klaus, ja, hattest du, glaube ich, eben auch so ein Stück weit angesprochen. Also nehmen wir mal an, drei Personen wollen irgendwie miteinander kommunizieren. Ich habe irgendwie noch so Namen von früher, Alice, Bob und Eve. So, Alice schickt ihren öffentlichen Schlüssel an Bob, weil sie mit ihm gern kommunizieren möchte. Und wenn er den öffentlichen Schlüssel hat, kann er eine Nachricht, die er an Alice schicken möchte, mit dem öffentlichen Schlüssel quasi abschließen und Alice kann den dann mit ihrem Privaten wieder aufmachen. So, jetzt gesellt sich aber Eve dazu und die fängt halt eben den öffentlichen Schlüssel von Alice ab und legt ihren eigenen da rein. Und Bob bekommt jetzt den Schlüssel, nichts ahnt natürlich, weil er hat ja einen öffentlichen Schlüssel bekommen, denkt, er kommuniziert mit Alice. Und jetzt schreibt er eine Nachricht und verschlüsselt das mit dem öffentlichen Schlüssel. Er denkt von Alice, in Wahrheit aber von Eve, die sich durch so eine Man-in-the-Middle-Attacke dazwischen gehackt hat. Jetzt gibt er das auf den Weg und jetzt kann Eve das, weil es ist ja ihr öffentlicher Schlüssel, das mit ihrem privaten wunderbar entschlüsseln und kann die Nachricht abfangen. So, das ist ein Problem. Und jetzt muss man das Problem irgendwie lösen. Das heißt, ich muss ein Zertifikat oder einen Schlüssel eindeutig einem Benutzer zuordnen können. Und dafür gibt es dann entsprechende Zertifizierungsdienste, die Zertifikate ausstellen und die auch in öffentlichen Verzeichnissen diese öffentlichen Schlüssel bereitstellen. Das heißt, jetzt können wir wieder am Anfang, ich rufe mir irgendeine Geburtsurkunde ab, beispielsweise als Amt oder als was auch immer. Und das wird entsprechend mit einem Zertifikat verschlüsselt und jetzt kann ein System beispielsweise überprüfen, ist dieses Zertifikat überhaupt noch gültig. Und dazu wird es halt eben in der entsprechenden öffentlich zur Verfügung stehenden Datenbank abfragen und sagen, ich habe hier was, stimmt das noch? Und bekommt dann halt eben, also hoffentlich, die richtige Antwort zurück, nämlich ja, das ist immer noch gültig. Also in der Datenbank wird dann abgefragt, ob dieser Schlüssel noch gültig ist. Genau, ob das Zertifikat noch gültig ist und ob auch dieses Zertifikat tatsächlich dieser Behörde oder dieser Person gehört, in Anführungsstrichen, die es vorgibt zu haben. Genau. Das klingt mir alles so, als ob wir das in Deutschland schon haben könnten oder vielleicht sogar schon haben. Also den Klaus kenne ich ja schon seit NPA-Zeiten. Hm. Und ich glaube, da war vor allem... Experten neuer Personalausweis, der nicht mehr neu ist. Genau. Da war, glaube ich, der Traum von uns allen, dass man mit diesem genau solche Sachen machen könnte. Da gab es ja auch mal die QES, die auch von einer staatlichen GmbH quasi zur Verfügung gestellt wurde, also halt auch auf unter Staatshand war, diese qualifizierte elektronische Signatur. Warum machen wir das nicht mehr? Das ist doch eigentlich genau das Richtige, was ich brauchen kann. Ich kann als Privatperson Zertifikate ausstellen, ich kann als Behörde kann ich die direkt überprüfen, weil liegt ja alles bei der Bundesdruckerei, als Vertrauensanker. Warum machen wir es nicht mehr? Ja, also die Kombination von neuem Personalausweis und qualifizierter elektronischer Signatur, schöne viele neue Worte, qualifizierter elektronischer Signatur war aus meiner Sicht der richtige Weg. Ich glaube, dass wir etwas zu früh waren. Die qualifizierten elektronischen Signaturen gibt es ja nun noch länger. Ich meine, seit Mitte der Nullerjahre ist das System weitestgehend etabliert, weil sozusagen die ganzen Ketten dann auch in irgendeiner Form zertifiziert waren, die man dafür braucht. Das hat sich aber aus meiner Sicht deswegen nicht durchgesetzt, weil nicht verstanden worden ist, wozu eigentlich eine so eine digitale Unterschrift nutzbringend sein kann. Zu dem Zeitpunkt, als das auf dem Markt war, waren wir noch viel mehr in Papier unterwegs, als wir es heute sind. Also ich habe Ende der 90er Jahre zum ersten Mal mit einer E-Akte gearbeitet, aber da waren wir fast alleine auf weiter Flur. Da war es noch selbstverständlich, dass wirklich in fast jedem Büro Papierakten standen. Jetzt sind wir deutlich weiter und müssen erkennen, das ist alles schön und gut, wenn wir das alles vom Analogen ins Digitale überführen, aber wir müssen es in irgendeiner Form absichern. Also ob das durch Signaturen ist oder durch Siegel, mag erstmal dahingestellt sein, aber wichtig ist, dass man es durch Zertifikate abbildet. Also der wesentliche Unterschied zwischen Signatur und Siegel ist eigentlich auf die Schnelle erstmal nur der, dass eine Signatur auf eine Person ausgestellt ist, während ein Siegel auf eine Institution ausgestellt ist. Mit anderen Worten, wie ich das vorhin schon bei diesem Stempel gesagt habe oder auf diesem Rundsiegel oder Nasssiegel, was man üblicherweise von Behörden bekommt, das ist klassischerweise eben ein Siegel, weil die Person nicht sofort erkennbar ist, die da drauf, das Ding da drauf gehämmert hat. Wenn die Signatur tatsächlich wiedergibt, aha, das hat Klaus Wolter höchstpersönlich unterschrieben und zwar elektronisch unterschrieben. Durchgesetzt, ich glaube, den K.O. hat es in dem System neuer Personalausweis und QES in dem Moment gegeben, als die sogenannten Fernsignaturen kamen. Wieder ein neuer Begriff. Fernsignaturen bedeuten an der Stelle einen Fortschritt, weil man eben die Infrastruktur, die es braucht, um eine Signatur elektronisch auszulösen, mit einem Kartenlesegerät etc. pp., die ist nicht ohne Aufwand. Also erstmal kosten die ein paar Euro die Lesegeräte und die Infrastruktur selber dann für alle bereitzuhalten, war dann schlicht nicht ohne. Und als man dann sagte, okay, im europäischen Kontext dürfen das auch Dritte sozusagen auslösen und man konnte auf die Hardware-Infrastruktur am Arbeitsplatz bei Signaturen verzichten, war das natürlich erstmal der leichtere Weg. Also wenn ich mir heute angucke, die Fernsignaturlösungen sind wirklich easy. Da loggt man sich einmal ein mit dem Personalausweis und löst quasi die Signatur in diesem Fall über die Bundesdruckerei dann zum Beispiel aus. Das ist einfacher, als wenn ich mir die Hardware-Infrastruktur an den Arbeitsplatzrechner anschließen muss, die Treibersachen und das, was da alles hinterhängt, auch alles machbar, auch einmal alles möglich, ist aber für den Einzelnen vermutlich etwas aufwendiger, als wenn er das tatsächlich über so eine Softwarelösung. Mit so einer Signatur und so einem Siegel kann ich ja erstmal die Echtheit beweisen. Um die Integrität zu beweisen von einem Dokument, da brauche ich ja sowas wie eine Prüfsumme. Finde ich das dann in so einem Zertifikat wieder? Nee, du meinst mit Prüfsumme den Hashwert dann wahrscheinlich, oder? Genau, also, genau. Also soweit ich das noch kenne, ist, dass du erstellst ein Dokument und dann wird daraus ein Hashwert erzeugt, beziehungsweise ein Fingerabdruck, also ein verkürzter Hashwert. So. Genau. Und das wird alles dann letzten Endes mit einem entsprechenden Zertifikat oder mit einem Schlüssel, wie auch immer, verschlüsselt oder signiert und geht dann weiter. Das heißt, ich kann dann einmal überprüfen, ja, das ist wirklich die Person, die mir das jetzt schickt, das ist jetzt meinetwegen Klaus Wolter, das kann ich überprüfen und ich kann dann anhand des Hashwerts auch überprüfen, ob dieses Dokument verändert wurde. Okay, das war dann in dem Zertifikat drin und nicht in der normalen Siegelung. Ja. Also praktisch gesprochen, damit man sich das mal vorstellen kann, wenn ich also ein solches Dokument von Jörg bekäme und er hat das digital signiert und anschließend hat jemand Drittes irgendwas in das PDF oder in den Datensatz eingefügt, dann würde ich das bekommen, ja, das hat ursprünglich Jörg Krämer unterschrieben, aber das Dokument ist nicht mehr unverändert. Das heißt, diese automatisierte Prüfung, die man üblicherweise in dieser PDF-Software drin hat, führt dann automatisch dazu, hallo, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Guck mal ganz genau hin, da hat offenbar jemand Drittes das Dokument verändert. Das ist nicht das, was Jörg ursprünglich auf die Reise ging. Genau, also Softwareentwickler machen das ja auch zum Glück mehr und mehr, dass sie an ihre Software-Artefakte Hashwerte ranhängen, damit man genau nachvollziehen kann, ob der Inhalt verändert wurde oder nicht, ob es der gleiche Code ist wie vorher. Genau, das ist auch, also in der analogen Welt, wir waren ja eben bei den Siegeln und das ist dann eigentlich wirklich nur signiert, nicht verschlüsselt. Also verschlüsselt wird, wenn ich den Brief aufmache und dann irgendwelche kryptischen Buchstaben- und Zahlenkombinationen habe, also was nicht zu entziffern ist, das wird tatsächlich verschlüsselt und wenn aber das Siegel gebrochen ist, dann weiß ich, jemand hat es zumindest gelesen und vielleicht sogar manipuliert. Und um es analog nochmal zu erläutern, das wäre so, du hast vor dir vorliegen eine Unterschriftenprobe von mir. Ich hätte jetzt eine Unterschriftenprobe von Jörg Krämer vor mir liegen und ich kriege das Dokument und das R am Ende von Krämer hat plötzlich so einen komischen Bogen. Und ich lege das Original daneben und sage, na holla, da hat aber irgendjemand drin rumgemalt. Und das passiert im Grunde im Digitalen, indem dann die Anzeige kommt, ja, da hat Jörg Krämer hat das zwar alles unterschrieben, aber da hat noch einer so einen Bogen hinten dran gemacht und ergo ist in der Urkunde irgendwas verändert. Ich fürchte, bei meiner Unterschrift würdest du das nicht erkennen, aber vom Prinzip her hast du recht. Okay, wir üben noch. Lass uns mal weitermachen mit dem Thema Nutzung. Jetzt haben wir schon viel gelernt über Signaturen und Zertifikate und Verschlüsselung. Wer nutzt denn aktuell jetzt schon Verschlüsselung und wofür? Ich befürchte, dass es in der Verwaltung noch gar nicht so oft eingesetzt wird, die Verschlüsselung. Also kenne es in der Form, dass tatsächlich in der Vergangenheit das BSI eine wunderbare Software hatte, deren Namen mir gerade jetzt nicht einfällt, aber da war es möglich, dass man sozusagen private und öffentlichen Schlüssel austauschen konnte. Und das führte im Grunde dazu, dass man halbwegs sicher sein konnte, dass jemand Drittes nicht mitliest. Ich komme leider nicht auf den Namen der Software. Es war alles andere als leicht. Das war es nicht. Volksverschlüsselung ist ein anderes Stichwort. Aber tatsächlich ist es heute schon auch mit dem Personalausweis relativ einfach möglich, sich zum Beispiel Schlüsselmaterial für seine eigenen E-Mails zu holen. Das heißt, wenn ich selber eine E-Mail verschicke und sage, ich möchte, dass du mir in Zukunft als Gegenüber nur noch verschlüsselte E-Mails schickst, weil wir was auszutauschen haben, dann ist diese wunderbare Software, die den etwas ungewöhnlichen Namen Volksverschlüsselung trägt, dazu sehr geeignet, mittels des Personalausweises sowas zu erzeugen. Ja, und dann gibt es noch von Governicus die Möglichkeit, das über OpenPGP zu machen. Jetzt geht es noch weiter in die Technik rein. Es gibt halt zwei verschiedene Verschlüsselungsmethoden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute die Software zur Verfügung, um relativ einfach seine E-Mails selber zu verschlüsseln. Und wo es das auch noch gibt, nicht so gebräuchlich, aber die DE-Mail arbeitet ähnlich. Das heißt, wenn ich ein DE-Mail-Konto habe und mit einem anderen DE-Mail-Empfänger Nachrichten austausche, dann wird zumindest der Weg verschlüsselt. Da kann also kein Dritter so ohne weiteres reingucken. Es war DE-Mail ja nicht so unbedingt von Erfolg gekrönt. Deswegen habe ich gesagt, nicht so verbreitet. Ich wollte mich neutral ausdrücken. Ich habe es auch noch versucht, neutral zu halten. Aber nochmal zu dem Thema E-Mail-Verschlüsselung. Jetzt gehen wir davon aus, uns hören Menschen zu, die das noch nicht gemacht haben. Mhm. Aber sagen, okay, das klingt sinnvoll. Mhm. Diese Menschen schreiben ihre E-Mails aber primär nur über ihr Smartphone. Wie kriegt jetzt der, nennen wir ihn Bob, weil wir es vorhin hatten, wie kriegt Bob jetzt eine saubere Verschlüsselung auf sein Handy mit seiner, keine Ahnung, was für eine App einsetzt, was das Standardprogramm von Apple, das Standardprogramm von Android, was auch immer. Wie kriegt der das da rein? Dass du mich nun ausgerechnet auf die Möglichkeiten von Smartphones ist zwar durchaus nachvollziehbar, weil ab einer gewissen Generation so komische Desktop-Rechner, glaube ich, aus der Mode gekommen sind und selbst Laptops nicht mehr so angesagt sind. Das ist ungleich komplizierter, muss man echt sagen, weil das Angebot von Apps in dem Bereich überschaubarer wird. Es gibt aber tatsächlich E-Mail-Clients, die mit solchen Verschlüsselungssoftwaren zusammenarbeiten. Das heißt, auch da ist es möglich, sich solche Schlüssel zu erzeugen, auch mit dem neuen Personalausweis tatsächlich zu erzeugen. Ich glaube, dass die beiden vorhin schon genannten Programme zumindest responsive design sind, wenn es nicht die als eigene Apps sogar hoffentlich gibt. Und die Schlüssel können tatsächlich auch im Smartphone verwaltet werden. Sobald man das einmal getan hat, ist es relativ einfach, mit diesen Schlüsseln umzugehen. Je nach Technologie werden entweder die Schlüsselpaare miteinander automatisch ausgetauscht oder man verschickt immer seine Signatur. Der andere klickt es an und hat dann den öffentlichen Schlüssel des Gegenübers automatisch in seinem Smartphone implementiert. Und wenn er dann eine Mail an den ursprünglichen Absender verschickt, verschlüsselt der, wird die Mail automatisch zurück verschlüsselt. Also das funktioniert durchaus. Zugegebenermaßen ist das aber im Umfeld von Smartphones noch ausbaufähig. Muss man ganz deutlich sagen. Die Problematik ist halt, dass Sender und Empfänger beide das gleiche Verschlüsselungsverfahren verwenden müssen. Das sind wahrscheinlich PGP. Und PGP zu installieren ist leider immer noch ziemlich schwierig. Wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, funktioniert's. Aber es ist durchaus herausfordernd und nicht für jeden auf der Straße machbar, selbst mit den Apps. Also im Smartphone-Bereich ist tatsächlich etwas unkomfortabel. Und also wenn ich mich bei mir so in der Familie umgucke, also ich glaube, da gibt es nicht allzu viele Personen, die das wirklich könnten. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu wirklich immer Lust hätte, das dann zu machen. Also da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Wenn ich aber jetzt hier Tablet oder Desktop-PC denke, also wir bei der FITCO, gerade wenn es um personenbezogene Daten geht, dann verschlüsseln wir unsere Mails intern auch, das geht. Und das geht auch sehr komfortabel. Also da muss man sein Kennwort eingeben und dann wird es automatisch signiert oder verschlüsselt oder beides. Das kann ich dann auch aussuchen, direkt in Outlook zum Beispiel. Das ist wirklich sehr komfortabel und auch sehr hilfreich. Aber wie gesagt, bei Smartphones, da gäbe es tatsächlich noch einiges zu tun, glaube ich. Vielleicht können wir mal so einen Schwenk machen, wo die Verwaltung eigentlich da so ihre Einsatzszenarien haben könnte. Ja, sehr gern. Wo könnte denn die Verwaltung eingesetzt werden? Ich hatte vorhin schon mal das ganze Thema E-Akte genannt. Da haben wir im Prinzip zwei Situationen. Erstmal, wie kriegen wir Dokumente oder Daten, die wir reinbekommen von außen, wie kriegen wir die eigentlich in so eine E-Akte rein, ohne dass der Beweiswert flöten geht. Also wir haben uns mal so verschiedene Use Cases im BVA selber angeguckt. Klar, der Papierweg, den hatte ich gerade schon genannt. Da muss es also so ein Szenario geben, dass wenn wir irgendwas im Papier bekommen, was immer noch gar nicht mal so unüblich ist, dass dieses Papier so in die E-Akte überführt wird, dass der Beweiswert erhalten bleibt und auch dauerhaft erhalten bleibt. Dafür gibt's technische Richtlinien des BSI, die vorsehen, wie damit umzugehen ist. Bei den rein elektronischen Daten, zum Beispiel wenn wir Antragsverfahren haben mit Webformularen, machen wir es in der Regel so, dass wir dann in Zukunft fortgeschrittene Siegel einsetzen oder fortgeschrittene Signaturen einsetzen. Also in dem Moment, wo der Nutzer das Webformular abschließt und auf Enter drückt, kommt da automatisch ein Zertifikat drauf, was dann anschließend den ganzen Datensatz schließt und in die E-Akte überführt. Im Prozess der E-Akte selber muss man im Blick haben, dass solche Zertifikate auch eine bestimmte Laufzeit haben. Das heißt, nach 2 bis 3 Jahren steht dann da, ja, das ist alles gültig, das hat auch derjenige ausgestellt, aber das Zertifikat ist quasi abgelaufen. Also es gibt keine Endlos-Zertifikate, die über 20, 30, 40, 50 Jahre in einem Rutsch endlos gültig sind, sondern dann muss man ein bestimmtes Prozedere einführen, wo quasi das schon bestehende Zertifikat nochmal übersigniert oder übergesiegelt wird. Das heißt, damit wird bestätigt, ja, das alte war gültig und das neue kommt hinzu. Und jetzt hebt der Carsten die Hand. Genau, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen ketzerisch nachfragen. Ja. Warum kann man denn ein digitales Siegel oder eine digitale Signatur nicht auch ewig gelten lassen? Wir hatten es am Anfang direkt mit der goldenen Bulle. Mhm. Die gilt immer noch. Ja, das ist die liebe Technik. Also mir haben Leute, die da viel, viel mehr Ahnung haben als ich, erklärt, solche Zertifikate oder solche technischen Lösungen sind irgendwann sozusagen angreifbar. Das heißt, die Laufzeit müssen wir deswegen begrenzen, weil irgendwann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Algorithmen geknackt werden, die dafür sorgen, dass Verschlüsselungsmechanismen überhaupt funktionieren. Das hat im Ergebnis Sicherheitsgründe. Vielleicht magst du ergänzen, Jörg, da hört sozusagen mein technisches Verständnis an der Stelle auf, aber ich weiß eben, dass die alle 2 bis 3 Jahre tatsächlich erneuert werden. Ja, alle 2 bis 3 Jahre, es gibt auch durchaus längere Laufzeiten, aber klar, also das ist einmal dieser Sicherheitsaspekt. Wir denken nur mal an Quantencomputer, die vielleicht in 10 Jahren Normalität werden. Dann sind sämtliche Verschlüsselungstechnologien, die wir im Moment kennen, ohnehin obsolet. Also dann lässt sich alles knacken. Also von daher, genau. Und der andere Punkt ist aber, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so ein Zertifikat 30 oder 40 Jahre lang gültig zu lassen, das bedeutet ja, dass ich während dieser Zeit immer wieder überprüfen kann, stimmt das eigentlich noch? Ist die Gültigkeit noch da? Ist die zugeordnete Person oder die zugeordnete Organisation, stimmt das eigentlich noch? Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, allein was ich dann an technischer Infrastruktur bräuchte, um diese Daten so lange zu speichern, auch sicher zu speichern und immer wieder vorhalten zu müssen, das ist natürlich für denjenigen, der so etwas betreibt, also für einen Zertifikatsanbieter, ein enorm hoher Aufwand. Und das muss ich ja irgendwie rechnen. Und naja, also je länger die gültig sind, desto teurer wird die ganze Geschichte. Und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage nach der Rentabilität. Ja, jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn wir gerade von so Geburtsurkunden und ähnlichen Melderegistern und so weiter sprechen, da müssen die Daten 110 Jahre mindestens aufgehoben werden. Analog habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Da mache ich mein Nasssiegel drauf, archiviere das ordentlich und es ist da, auch noch in 110 Jahren, wenn das Papier denn aushält. Aber das meiste Papier schafft es. Und digital bin ich ja dann immer über 110 Jahre hinweg, alle 2, 3, 5, 10 Jahre, je nachdem, was festgelegt ist, am Nachsignieren. Das ist im Prinzip die Konsequenz. Auch dafür haben die lieben Kollegen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine eigene technische Richtlinie geschrieben. Die TR-ESOR heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ich habe gerade mal schon 2 rausgesucht, TR-ESOR und TR-RESI-Scan. Ja, wobei die TR-RESI-Scan einen Schritt vorher ist. Das ist die beschreibt, was zu machen ist, wenn Papier in ein digitales Format umgewandelt wird. Das klingt alles furchtbar schrecklich kompliziert, aber Gott sei Dank gibt es auch dafür tatsächlich schon Lösungsanbieter, die einem sozusagen den Kasten dazwischen setzen, dass die Schnittstellen zwischen dem einen und dem anderen Teil deutlich reibungsloser laufen, als wir das heute haben. Ich hatte gerne mal so eine Stolperfalle. In der Vergangenheit oft mit Problematiken zu tun gehabt. Es ging was nicht, weil Zertifikat abgelaufen. Wie kann man denn hier dann sicherstellen, dass eben diese Sache nicht passiert, beziehungsweise was ist der Worst Case, wenn es passiert, wenn das Zertifikat ausgelaufen ist und es merkt keiner? Kann ich dann beliebig lange noch übersignieren oder ist da irgendwann dann ist irgendwann verloren irgendwo? Also im Zweifel geht dann erstmal zumindest der Bereich Urkundenbeweis im Prozessverfahren, kann dann schon mal schwierig werden, weil in den Regeln im Prozessrecht halt drinsteht, was eigentlich nur Urkunde beweisen können muss, wenn es elektronisch passiert. Und da steht nun mal eben drin, dass das ein gültiges Zertifikat sein muss, was diesen Beweis antritt. Das führt nicht gleich vom Beweiswert 100 auf 0, Gott sei es gedankt, denn auch bei einer abgelaufenen Zertifikat kann man immer noch erkennen, wer es ausgestellt hat und dass es zum Zeitpunkt der Ausstellung gültig war und im Zweifel auch, dass das Dokument nicht verändert worden ist. Das heißt, es steht dann mit den Anführungsstrichen lediglich dran, jawohl, das Zertifikat ist abgelaufen. Heißt aber nicht, dass das jetzt der Wert auf Null geht, sondern das führt eben dazu, dass man eine von der Qualität eine etwas andere Qualität hat als vorher. Das ist bei weitem nicht so schlimm, als wäre ein Zertifikat irgendwann mal gesperrt worden, weil der private Schlüssel von jemandem geklaut worden ist oder ähnliches. Immer noch hat es einen sehr hohen Beweiswert, aber eben nicht den einer Urkunde zum Beispiel. Also jetzt habe ich gerade sowas ähnliches wie einen Albtraum, weil ich muss jetzt ein Wort sagen, was eigentlich bei uns im Podcast ein Bier kostet, ja. Und zwar Blockchain. Wenn ich eine Signatur übersigniere, das heißt wieder aktualisiere, kann ich ja die Signatur bis hin zur Wurzel, also ich kann quasi die ganze Vererbung der Signaturen, die komplette Signaturkette kann ich nachvollziehen, bis hin zum ersten Zertifikat, was je ausgestellt wurde. Warum lege ich das nicht gleich in die Blockchain? Weil in der Blockchain, da laufen die Zertifikate quasi nie ab, weil das Dokument ja immer einen Bezug hat auf das vorhergehende Dokument, und sobald ich an dem Dokument etwas verändere, ist die komplette Blockchain kaputt. Also es widerstrebt mich wirklich, das zu fragen, aber wäre das nicht die eine Anwendung für die Blockchain, die tatsächlich Sinn machen würde? Ich habe mich gerade auf stumm geschaltet. Ich habe die Frage nicht verstanden. Quatsch, Scherz beiseite. Ich sehe einen anderen Punkt. Die Blockchain hat vielleicht eine Herausforderung im Bereich der Zertifikateverwaltung. Du musst ja einen öffentlichen Schlüssel bereitstellen. Und wenn dieser öffentliche Schlüssel, der ja dazu führt, dass ich etwas an den anderen schicken kann, verschlüsselt schicken kann. Wenn dieser öffentliche Schlüssel zurückgerufen wird, dann ist mein vielleicht technisch beschränktes Verständnis eins, dass das mit Blockchain nicht so gut zusammenpasst. Weil einen öffentlichen Schlüssel aus einer Blockchain zurückzurufen, kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen, wie das funktionieren soll. Das heißt, das wird schon schwierig mit dem Sperren, weil du dann brauchst ja doch irgendwie eine Institution, die dafür sorgt, dass es einen Sperrmechanismus gibt für den öffentlichen Schlüssel. Aber noch schwieriger wird's, wenn der kontaminiert ist und ich will ihn zurückrufen. Ich weiß nicht, wie das mit Blockchain zusammenpasst. Aber ich kann auf jeden Fall die Integrität des Dokuments sicherstellen. Die Integrität ist immer gegeben, und im Original habe ich es ja irgendwann mal signiert. Mhm. Auch wenn die Signatur abgelaufen ist, kann ich durch die Blockchain sicherstellen, dass die Integrität noch da ist. Mhm. Dann ist zwar die goldene Bulle jetzt nur noch silbern, aber ich kann mir sicher sein, dass der Inhalt noch die gleiche ist. Können wir nicht beantworten, vielleicht können das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dazu einen Anwendungsfall habt, seid ihr hiermit aufgerufen, direkt zu kommentieren. Gern auch per Sprachnachricht, das bauen wir dann in einer nächsten Podcast mit ein. Ich würde den Bogen gerne nochmal ganz kurz zu Ende spannen, was die Einsatzszenarien bei Zertifikaten anlangt, wenn ihr einverstanden seid. Der nächste Use Case, den wir entwickelt haben, der eigentlich auch sehr naheliegend ist, ist genau der, den wir vorhin ja schon im Papier beschrieben haben, nämlich wenn die Daten, so nenne ich sie mal, ob im Papier oder digital oder wie auch immer, die Behörde wieder verlassen, dann kann man ja durchaus dem auch dieses Zertifikat wieder mitgeben. Der große Vorteil daran ist, dass ich dann als Empfänger dieser Informationen, ob das Daten sind oder Papier, gegenüber jedem Dritten zeigen kann, aha, das kommt jetzt vom Bundesverwaltungsamt in Köln. Und das ist nicht verändert worden, das ist dann und dann ausgestellt worden und das Zertifikat ist gültig. Das heißt, ich muss, ohne dass irgendein Medienbruch wieder dazwischen eintritt, kann ich gegenüber jedem Dritten zeigen, das ist etwas, was das Bundesverwaltungsamt ausgestellt hat für mich. Oder mein Standesamt in Neustadt an der Weinstraße hat meine Geburtsurkunde oder meine sonstige Papiere für mich ausgestellt, die ich bei Dritten zeigen muss. Das kann ich dann digital tun und muss nicht wieder irgendwas, glaube ich, bei Dritten abholen. Also das ist für mich einer der zentralen Punkte. Jetzt, im Grunde der digitale Nachweis. Wenn du jetzt eben von diesem digitalen Nachweis sprichst, wie weit sind denn die öffentlichen Verwaltungen da schon? Was machen die denn da schon in der Richtung? Ist das schon weit verbreitet oder ist das eher so das Thema E-Akte? Ja, es ist zunehmende Bedeutung, aber die einen haben es schon nahezu komplett umgesetzt, die anderen fangen gerade damit an. Also die Behörden sind, Jörg, vielleicht weißt du, kannst du zunächst da was zu sagen aus der eurer Sicht, wie weit die da schon gekommen sind, die verschiedenen Behörden? In Bezug auf E-Akte? Nee, im Bereich von digitalen Nachweisen. Genau. E-Akte war jetzt nur das Beispiel, weil ich kenn Ämter, die sind mit der E-Akte schon sehr, sehr weit. Die sind nahezu komplett auf E-Akte umgestellt. Ich kenne Ämter, die sind, ja, wir haben jetzt mal angefangen, da uns Angebote einzuholen. Ganz massive Spanne halt. Ja, das trifft es ungefähr, genau. Genau. Jetzt wirklich, also echte digitale Nachweise im Sinne von, ich habe was auf dem Smartphone, kann das zeigen beispielsweise, das ist tatsächlich nicht sehr ausgeprägt. Also ganz spontan fällt mir ganz spontan ein rein digitaler Nachweis ein, den wir haben. Muss ich jetzt wirklich hart überlegen. Also ich hätte tatsächlich einen ganz klassischen Nachweis, den wir eigentlich alle kennen, nämlich den Impfpass. Das Impfzertifikat. Das ist ja im Grunde ein Zertifikat, was ich Dritten zeigen kann. Das ist ja der analoge Eintrag wäre der im Impfpass selbst gewesen. Und digital kriege ich ein Zertifikat ausgestellt, das durch Dritte überprüft werden kann, dass meine Impfungen stattgefunden haben. Das stimmt. Das stimmt. Und genau. Ich denke, da soll es hingehen. Also, dass es da hingehen soll, ist unstreitig. Also jetzt spannen wir den Boden mal ein bisschen weiter, Registermodernisierung. Das ist ja, sage ich mal, der Klassiker jetzt in dem Bereich. Ja. Und Klaus, du hast eben schon gesagt, Once-Only-Prinzip. Das heißt, also die Daten, ob das jetzt Geburtsurkunden sind oder Geburtsdaten, Personenstandsdaten oder irgendwelche anderen Daten, wie zum Beispiel alles, was im Fahrerlaubnisregister steht, solche Dinge, die sind ja alle da. Die sind ja alle in elektronischen Daten da. Und darum geht es ja genau, dass ich diese Daten als Bürgerin oder Bürger, wenn ich etwas bei der Verwaltung beantrage, eben nicht mehr in Papierform oder irgendwie anders beibringen muss, sondern dass diese digital abgerufen werden, das direkt aus den Registern. Das ist übrigens, wo wir eben davon gesprochen haben, wo sind denn noch so Anwendungsfälle in der Verwaltung für Zertifikate, also für eine verschlüsselte Übertragung oder auch eine signierte Übertragung, OZG-Umsetzung. Wenn wir jetzt die Kette mal spielen, ich sitze vor meinem Rechner, habe einen Online-Dienst aufgerufen und tippe da jetzt Daten ein und schicke die dann auf die Reise. Also was passiert dann eigentlich im Hintergrund? Ich will jetzt nicht spoilern auf eine der nächsten Folgen, wenn FitConnect kommt, aber wenn ich die Daten über FitConnect schicke, dann passiert genau das, dass nämlich die Daten im Online-Dienst im Grunde genommen schon verschlüsselt werden und verschlüsselt bis runter ins Fachverfahren geschoben werden und auch erst da wieder entschlüsselt werden können. Und das dann quasi zweifach. Also ich habe die sogenannte Transportverschlüsselung über TLS, kennen wir immer, wenn im Browser HTTPS steht, so dann ist die zumindest die technische Verbindung. Genau, aber die Inhaltsdaten halt eben auch. Die werden dann halt eben auch verschlüsselt und das erfolgt dann auch zertifikatsbasiert. Und wenn ich jetzt angebe bei meinem Antrag, ich habe einen Führerschein und die Daten dürft ihr abrufen, dann erfolgt dann noch der direkte, also wenn wir dann soweit sind mit der Registermodernisierung, auch noch der direkte Abruf dieser Daten aus dem entsprechenden Führerschein oder Fahrerlaubnisregister. So, und dafür gibt's. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wir haben ja einen föderalen Staat, der ist föderal aufgebaut, die Länder haben ihre Zuständigkeiten, der Bund hat seine Zuständigkeiten, die Kommunen haben ihre Zuständigkeiten. Und jeder hat das Recht, Dinge auszuwählen und selber zu signieren, selber zu verschlüsseln und ähnliches, je nach Gusto und rechtlicher Anforderungen. Ich stelle mir gerade vor, wir kommen dann irgendwann in einen riesengroßen Wald oder Zoo an verschiedensten Zertifikaten und Signaturen, wo dann die Geburtsurkunde von meiner Frau mit einer anderen Signatur unterschrieben ist wie die Geburtsurkunde von mir oder meiner Tochter. Und ich in einem Fall, wo ich das einreichen muss, bei drei verschiedenen Registern nachfragen muss. Ist da irgendwas schon in Planung und in Vorbereitung, dass man sowas ein bisschen vereinheitlicht? Klaus, das weißt du wahrscheinlich besser aus juristischer Sicht, oder? Ja, also ich wollte gerade den Schwenk vielleicht mal machen zu dem, was wir jetzt in der Pipeline haben, sowas wie einen Basisdienst aufzubauen. Zu sagen, wir bieten in Zukunft einen Basisdienst an, den Bund, Länder und Kommunen gemeinsam nutzen können, damit sie an den verschiedenen Anknüpfungspunkten, die ich gerade beschrieben habe, diesen Basisdienst über eine einheitliche Schnittstelle ansprechen können. Heißt, ich muss nicht selber als Kommune XY in die Beschaffung gehen, damit mein Prozess beim Ersetzen scannen oder bei der Beweiswerterhaltung der Eheakte oder hinten, wenn ich einen digitalen Nachweis produzieren will, die Zertifikate einzusetzen, sondern dort nur noch einen zentralen Basisdienst anzusprechen, den Bund, Länder und Kommunen gemeinsam nutzen können. Das heißt, das BVA hat ja gerade ein Projekt, eine Basisfunktionalität zu schaffen, die in jegliches Online-Verfahren oder Fachverfahren einfach so integriert werden kann, so dass ich eben nicht diesen Zoo habe von verschiedensten Zertifizierungsstellen, Zertifikaten, Softwareherstellern und Ähnlichem. Also da der Jörg und ich in vielen Punkten sehr ähnlich ticken, was Verwaltungsdigitalisierung anlangt, sind wir in dem Bereich sozusagen gemeinsam auf derselben Schiene unterwegs. Das ist nicht alleine BVA-Projekt, sondern das ist ein Projekt, wo neben dem BVA und der FITCO auch Länder und Kommunen beteiligt sind und auch ein IT-Dienstleister, so dass wir in der Lage sein können, glaube ich, die verschiedenen Aspekte, die ein solches Projekt mit sich bringt, auch vernünftig zu steuern. Und das Ziel soll es sein, dass dann auch in das Produktmanagement des Planungsrates zu überführen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass die FITCO sich an dem Thema auf jeden Fall beteiligt und da auch ziemlich viel Verantwortung übernimmt. Und wird das Ganze auch Open Source sein? Na, es gibt sowas wie föderale Architekturrichtlinien und da steht drin, dass es sowas gibt wie ein Open Source Prinzip. Das heißt, wenn es ein Produkt des Planungsrates werden sollte, dann ja, dann wäre die Vorgabe, das auch Open Source zur Verfügung zu stellen. Und ja, muss aber jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, wir sind noch etwas in der Planungsphase und müssen jetzt gucken, wie das Ganze dann tatsächlich startet. Aber ich glaube, dass es sinnvoll und auch notwendig ist, wenn man an digitale End-to-End-Prozesse denkt, dürfte es eigentlich kaum zwei Meinungen geben. Und wie weit ist es in dem Projekt schon gediehen? Ist es absehbar, dass es kommt oder warten wir bis 2025? Berechtigte Frage. Nein. Können wir jetzt sagen, reden wir üblicherweise in den Zeitabläufen, wie OZG insgesamt funktioniert, oder reden wir jetzt mal, dass wir wirklich was auf die Straße bringen wollen? Ja, wenn wir was auf die Straße bringen wollen, dann sollten wir uns nicht am OZG orientieren, sondern wir sollen das Richtige machen, die richtigen Dinge richtig tun. So krass würde ich es jetzt nicht formulieren wollen, aber es ist tatsächlich, wie das immer so ist, in den föderalen Strukturen nicht so ganz trivial, dort alle Player unter ein Dach zu kriegen. Die Finanzierung muss halt stehen und das ist eben erstmal kein Selbstbedienungsladen, sondern auch das muss erstmal stehen. Aber ich glaube, wenn die Finanzierung steht, das ist aber meine persönliche Einschätzung, wenn die Finanzierung steht, profitieren wir auf jeden Fall davon, dass wir im Bereich der Zertifikate selber nicht das Rad neu erfinden müssen. Einer der Knackpunkte wird sicherlich sein, die Schnittstelle so auszugestalten, dass möglichst viele natürlich daran partizipieren können. Mhm. Deswegen ist es auch genauso von meiner Seite genauso unabdingbar, dass wir uns da an die Architekturrichtlinien halten müssen. Und wenn dann die andere Seite sich auch daran orientiert hat, dürfte die Verbindung auch dann nicht mehr so schwer fallen. Und wie sieht's da aus? Zivilgesellschaftliche Nutzung von diesem Tool? Wäre das auch möglich? Gute Frage. Haben wir noch nie drüber nachgedacht. Weil fände ich eine schöne Geschichte, weil wenn es sowieso schon ein Open Source werden soll, dann können wir das ja auch direkt zur Verfügung stellen und vielleicht das Thema E-Mail-Signatur leichter machen, indem man auf diesem Basisdienst, keine Ahnung, E-Mail-Programme oder E-Mail-Programm-Plugins oder Ähnlichen drauf aufbauen kann. Also jetzt, wo du das so sagst, wir haben uns tatsächlich darüber noch gar keine Gedanken gemacht, aber es ist natürlich eine Idee. Aber ich glaube, jetzt im ersten Schritt müssen wir erstmal sehen, dass wir das eine tatsächlich irgendwann zum Fliegen kriegen, das Projekt überhaupt erstmal zum Start bringen und es dann auch ein Ergebnis vorlegen. Und dann kann man darauf weiter aufbauen, klar. Und wenn es dann den entsprechenden Use Case dafür gibt, das auch für andere Anwendungszwecke, zivilgesellschaftlich, was auch immer zu nutzen, ja, why not? Also natürlich kann man das tun. Ja, ich denke, ich kenne jede Menge Startups, die sich sofort drauf stürzen wollen würden. Also wie gesagt, überhaupt kein Problem, das kann man machen, aber ich sag mal so, eine gewisse Lernkurve hat man ja auch gedreht, dass man zuerst mal ein Ding fertig machen muss und dann darauf weiter aufbauen kann, aber den Scope nicht gleich allzu groß werden zu lassen, sonst wäre man nämlich nie fertig. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das auch so eine zivilgesellschaftliche Anwendung finden könnte, weil das wäre dann wahrscheinlich sogar das erste Projekt aus dem föderalen Bereich oder aus dem öffentlichen Bereich, was auch so ein zivilgesellschaftliches Projekt werden könnte. Man darf vielleicht eins nicht vergessen, diese Nutzung von Zertifikaten ist ja auch sozusagen käuflich erwerbbar. Das heißt, es gibt sicherlich die Anbieter, die das nicht so charmant fänden, wenn wir plötzlich mit solchen Anwendungen die Preisgestaltung der Vertrauensdienstanbieter unterlaufen. Zumal, wenn das sozusagen dieselbe Firma ist. Ja, aber Let's Encrypt zum Beispiel hat das Internet revolutioniert und plötzlich ist alles klar. HTTPS. Ja. Und es gibt gar keine HTTP-Webseiten mehr oder fast nicht mehr. Und das könnte eine Revolution auslösen. Und wenn es nur in Deutschland ist, ich fände es sehr schön. Oh, für eine Revolution. Ab heute ich gestartet. Ich eine Revolution. Ja, genau. Nee, aber im Ernst. Also erstmal das Kleine und wie gesagt, wenn das Ergebnis dann nutzbar ist, auch für andere Anwendungsfälle. Also klar, warum nicht? Ich glaube, dass es erstmal eine Revolution war, dass das im Bereich von E-Government-Architektur erstmal verstanden worden ist, dass es Basisdienste gibt, die quer über allen Fachverfahren liegen. Also vor 10 Jahren, als es dann so losging mit dem Thema Bürgerkonten, was heute Nutzerkonten sind, da kann ich mich noch an manche Veranstaltungen erinnern, dass ich von den Silo-Anbietern wüst beschimpft worden bin, was ich denn da wohl vorhätte, indem man das Identitätsmanagement aus den Fachverfahren ausgliedert. Das fanden die gar nicht witzig. Ja, aber es ist jetzt gang und gäbe und das ist auch gut so. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt einen riesengroßen Bogen gespannt, von der goldenen Bulle bis hin zu Zukunftsprojekten. Haben wir noch was Großes vergessen, überhaupt noch irgendwas vergessen, was wir vielleicht noch mal ansprechen sollten? Vielleicht ganz allgemein für die Zuhörer, die sich bisher noch nicht so dran getraut haben. Die Traute zu entwickeln, erstmal sich bei den eigenen E-Mails mit dem Thema Verschlüsselung zu beschäftigen. Dieses von uns schon genannte Programm ist wirklich nicht schwer zu bedienen und integriert ja mehr oder weniger automatisch in den gängigen E-Mail-Clients und in den Webseiten die Zertifikate. Das heißt, man muss da keinen weiteren technischen Sachverstand mitbringen, wenn man das nicht am Handy versucht, sondern tatsächlich sich an einen handelsüblichen Desktop-Rechner setzt. Dann ist es wirklich nicht schwer. Ja, ich habe wie immer eine große Liste an Links in den Shownotes und da finden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Links zu den heute angesprochenen PGP, Volksverschlüsselung, Governicus, OpenPGP-Schlüssel und ähnlichen. Einfach mal anschauen. Es ist, wenn man es einmal verstanden hat oder wenn man es einmal installiert hat, funktioniert es. Und es ist nicht ganz so kompliziert, wie die Nerds immer behaupten. Stimmt. Gut, dann bedanken wir uns bei euch. Schön, dass ihr da wart bei uns. Wir hoffen, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen. Und dann verabschieden wir uns und wünschen allen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, wann der Podcast gehört wird. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Danke auch. Ciao.